Der Präsident der Republik Uganda und Vorsitzende der ugandischen nationalen Widerstandsbewegung, Yoweri Kaguta Museveni, richtete am 4. Juli ein Glückwunschtelegramm an den verehrten Genossen Kim Jong-un. Darin hieß es: Er freut sich sehr darüber, dass er aus Anlass der Wahl von Kim Jong-un zum Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der DEVJK ihm, der Regierung und Bevölkerung der DEVJK, herzliche Grüße im Namen der Regierung und Bevölkerung der Republik Uganda sende. Er sei mit den einträchtigen und ausgezeichneten Zusammenarbeitsbeziehungen zwischen den beiden Ländern und Parteien zufrieden und dazu gewillt, mit Genossen Kim Jong-un eng zusammenzuarbeiten, um die guten Beziehungen gemäß den Interessen beider Länder weiter zu verstärken. Der ugandische Präsident wünschte Genossen Kim Jong-un Gesundheit und dem koreanischen Volk Gedeihen.